Der erste große Punkt wird jetzt sein, die politische Ökonomie der naturingenieurswissenschaftlichen Forschung zunächst mal darzustellen. Also die Frage zu beantworten, erstens, wem dient grundsätzlich diese Forschung? Zweitens, warum muss der Staat sie einrichten, damit sie diesen Nutzen erbringt? Und welche rechtlichen Bestimmungen liegen der Organisation dieses naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Forschungsbetriebes zugrunde? Ganz grundsätzlich und noch vor aller Begründung kann man ja erstmal eine Koinzidenz feststellen. Es gibt ungefähr seit 150 bis 200 Jahren einen staatlich organisierten Wissenschaftsbetrieb, also eine systematische Förderung von naturwissenschaftlicher und ingenieurswissenschaftlicher Forschung mit der dazugehörigen Lehre durch den Staat. Der Staat, also der deutsche Staat mit seinen Vorgängergewalten in den einzelnen Fürstenstaaten, die es noch im 19. Jahrhundert gab, zweigt einen Teil seiner Haushaltsmittel dafür ab, dass er erstens materiell einen Wissenschaftsbetrieb einrichtet und auch Wissenschaftler, die in diesem Betrieb beschäftigt werden, alimentiert. Die sind damit freigestellt von der Notwendigkeit, sich durch andere Arbeiten zu reproduzieren. Also sie kriegen Gehälter, damit sie wissenschaftlich forschen können und lehren können. Zweitens gibt es rechtliche Regelungen dieses Betriebs. Also der Staat muss eben als rechtsetzende Gewalt auch einen gewissen regulativen Rahmen dafür schaffen, dass das so stattfinden kann. Auf der anderen Seite kann man auch feststellen, erstmal nur als historische Beobachtung, ungefähr seit 150 bis 200 Jahren herrscht die spezifisch kapitalistische Produktionsweise. Was das genauer ist, das werde ich noch ausführen. Also was das Spezifische ist. Man kann jetzt anhand der Koinzidenz erstmal bemerken, der Staat richtet einen Wissenschaftsbetrieb ein. Und diese kapitalistische Produktionsweise, die beruht auf großer Industrie, auf dem Einsatz von Maschinerie. Und diese Maschinerie ist das geronnene Resultat naturwissenschaftlicher Forschung und technologischer Entwicklung. Die Technik, die eingesetzt wird, hat diese wissenschaftlichen Voraussetzungen. Und zumindest ist es erstmal ein glückliches Zusammentreffen, dass das Kapital, das um einen permanenten Fortschritt der Produktivität bemüht ist, und ständig versuchen muss, den Arbeitsprozess und den Produktionsprozess zu rationalisieren, immer bessere Maschinerie, immer produktivere Maschinerie einzusetzen, neue Werkstoffe zu entwickeln und einzusetzen, dass das Kapital also offensichtlich auf Resultate der Wissenschaften zugreift. Und auf der anderen Seite gibt es einen Staat, der diesen Wissenschaftsbetrieb organisiert, der solche Resultate hervorbringt. Dass das kein bloß zufälliger Zusammenhang ist, sondern erstens, dass das Kapital, dass die kapitalistische Produktionsweise die Nutzung sämtlicher Resultate der Wissenschaften erzwingt, das ist zu begründen. Und zweitens ist zu begründen, warum der Staat die Instanz ist, die diesen Betrieb einrichten muss, damit er dem Kapital dienen kann. Vielleicht erstmal ein paar Bemerkungen zu naturwissenschaftlicher Forschung und zu Technologie, also zu deren Zusammenhang. Und dann zur Technik, also zu dem Einsatz der fertig entwickelten Maschinerie und Verfahren. In der frühkapitalistischen Periode, als das Kapital sozusagen losgelegt hat, da war dessen technische Basis erstmal das Handwerk. Also Marx spricht von der formellen Unterordnung der Arbeitskraft unter das Kapital, insofern überhaupt Leute für Lohn arbeiten gehen. Und im Frühkapitalismus hat das Kapital erstmal im Unterschied zu den kleinen Handwerksmeistern lediglich auf größerer Stufenleiter produziert. Also es ist einfach etwas mehr investiert worden, es sind mehr Arbeitskräfte beschäftigt worden und Produktionsanlagen in größerem Umfang bereitgestellt worden. Das allein bietet einen gewissen Konkurrenzvorteil gegenüber den kleinen Werkstätten, in denen vereinzelte Handwerker sitzen. Denn man kann dann zum Beispiel schon statt meinetwegen Weber in 20 kleinen Cottages an 20 ungleichartigen Webstühlen zu beschäftigen, eine große Halle bauen, wo man gleichartige Webstühle hinstellt. Man spart sich Transportwege, man spart sich Auslagen für das Gebäude überhaupt, weil diese große Halle relativ gesehen kostengünstiger ist, als wenn man 20 kleine Hütten dahinstellen würde. Und Dadurch, dass man gleichartige Webstühle dahinstellt, werden die Arbeitskräfte vergleichbar, die an diesen Webstühlen arbeiten. Und es ist möglich, dann zu selektieren, wer ist denn der Fleißigste oder Geschickteste und wer ist der Faulste und Ungeschickteste, den schmeiße ich dann halt raus und versuche ihn zu ersetzen durch eine produktivere Arbeitskraft. Also obwohl die technische Basis der Produktion eigentlich noch handwerklich ist, hat das Kapital dadurch, dass es auf großer Stufenleiter produziert, schon den Vorteil, einen bestimmten ökonomischeren Einsatz der Produktionsmittel hinzubekommen, Arbeitskräfte vergleichbar zu machen, die Leistung dieser Leute vergleichbar zu machen und eine Selektion vorzunehmen, nur die Geschicktesten und Fleißigsten einzusetzen. Jetzt besteht die technische Entwicklung der kapitalistischen Produktion darin, dass dieser übernommene handwerkliche Prozess in seine Teilglieder zerlegt wird, zunächst mal gedanklich, dass man guckt, welche Arbeitsschritte greifen da eigentlich ineinander. Die werden zuvor alle noch von einem und demselben Handwerker ausgeführt. Und man zerlegt jetzt diesen Arbeitsprozess und versucht, für Spezialfunktionen Spezialleute einzustellen, die immer nur diese bestimmte Teiltätigkeit verrichten und sich auf die spezialisieren. Das erhöht die Produktivität der Arbeit für den Gesamtarbeiter. Und je differenzierter diese Zerlegung des Arbeitsprozesses wird, je spezialisierter diese Teiltätigkeiten werden, desto eher ist es dann auch möglich, die Teilwerkzeuge, die für bestimmte Arbeitsschritte verwendet werden, auch zu spezialisieren. Also während der mittelalterliche Handwerker vielleicht noch 4, 5 verschiedene Hämmer und Sägen und Feilen und so weiter benutzt hat, wird es jetzt möglich, je nachdem, was für ein bestimmtes Produkt hergestellt wird und je nachdem, welche Teilarbeitsschritte da isoliert worden sind, diese Teilwerkzeuge selber auszudifferenzieren und sie dieser Teilfunktion gemäß zu gestalten. Wenn dieser Prozess fortgeschritten ist, dann entwickelt sich das, was Marx dann das Manufaktursystem nennt, wo schon aufgrund von technologischen Überlegungen der Arbeitsprozess in seine konstitutiven Phasen zerlegt ist, wo Teilarbeiter diese einzelnen Phasen verrichten und einander zuarbeiten und wo dann auch eine bestimmte Proportion der Teilarbeiter und ihrer Werkzeuge existieren muss. Ich brauche so und so viele Anlieferer von Material, so und so viele Weiterverarbeiter, verschiedener Art, die müssen alle ineinander greifen und einen Gesamtarbeitsprozess zustande bringen, in dem jeder von ihnen nur noch ein kleines Rädchen im Gesamtzusammenhang ist. Und allein die Kontinuität dieses ineinandergreifenden Produktionsprozesses erzwingt dann von dem einzelnen Arbeiter, dass er auf den Punkt genau Leistung erbringen muss. Dass er in einem bestimmten Zeittakt mit so und so viel Material hantieren muss, damit ein Resultat zustande kommt, das dann von seinen Nachfolgern im Produktionsprozess weiterverarbeitet werden kann. Den Arbeitsprozess so umzugestalten, das ist eigentlich schon Sache von Technologie. Denn Technologie heißt wörtlich erstmal nichts anderes als Handwerkskunde. Also Techne heißt im altgriechischen Kunst oder Handwerk, Synonym. Und die einzelnen Handwerke wurden halt als bestimmte Künste bezeichnet, die es zu beherrschen gilt. Da war die Grundlage früher erstmal Erfahrungswissen des Handwerkers. Wie muss ich mit den Werkzeugen umgehen, um das Material in einer bestimmten Weise zweckgerichtet zu bearbeiten? Das, was da noch bloßes Erfahrungswissen war, das beginnt jetzt so im 17. Jahrhundert, immer mehr der wissenschaftlichen Analyse unterzogen zu werden. Und obwohl damals noch kein maschineller Antrieb gefunden ist, gibt es aber ja schon, also kein Antrieb, wo systematisch Naturkräfte aufeinander wirken lassen werden, sondern die haben noch alt etablierte Antriebssysteme wie die Windmühle, die Wassermühle und so weiter. Und wenn ich jetzt diesen Arbeitsprozess zerlegt habe in seine konstitutiven Elemente, dann habe ich schon einen organischen Zusammenhang dieser Teilarbeiter zu einem Gesamtarbeiter der Fabrik. Und das Interesse des Kapitals, den Arbeitsprozess so zerlegen, ist natürlich eine Steigerung der Produktivität der Arbeit. Erstmal, um gegenüber den Konkurrenten einen Vorteil zu haben, weil man dieselbe Menge Ware in kürzerer Zeit herstellen kann als andere. Also zumindest schon mal geringere Lohnkosten dafür hat als andere. Und man kann, wenn man produktiver produziert als andere, nicht nur den normalen Profit erzeugen, den alle machen im Durchschnitt einer Branche, sondern man kann extra Profite einfahren. Man kann aber gleichzeitig auch die Preise der Waren verbilligen, sodass man mehr verkaufen kann als vorher, dass man also den Konkurrenten Marktanteile abjagen kann. Und in der Praxis wird das Kapital immer versuchen, beide Zwecke in eins zu realisieren, nämlich sowohl aufgrund der Reduktion der Produktionsstückkosten der Ware extra Profite zu machen, als auch, weil die Produktionsstückkosten der Ware gesunken sind, mit geringeren Preisen am Markt anzutreten und den Konkurrenten Marktanteile abzujagen. Wenn die Reduktion der Preise geringer ist als die Produktionsstückkostensenkung, dann kann ich beide Zwecke realisieren, Marktanteile erobern und extra Profit machen. Das ist der Antrieb für das Einzelkapital, überhaupt die Produktivkraft zu steigern, um sich gegenüber den Konkurrenten durchzusetzen und schneller zu akkumulieren. Resultat, wenn dieser Prozess allgemein stattfindet, ist natürlich, dass die Werte der Waren allgemein sinken, weil ihre Produktionsstückkosten gesunken sind, weil also weniger Arbeit pro Ware verausgabt werden muss. Und das heißt dann im Resultat, auch die notwendigen Lebensmittel der Arbeiter werden billiger, also werden die Arbeitskräfte billiger. Und das Kapital kann jetzt aufgrund dieses zweiten Effektes nochmal seinen Profit steigern. Erste Bestimmung war jetzt der Extraprofit. Das Kapital steigert die Produktivität, erobert Marktanteile hinzu, macht Extraprofit, akkumuliert schneller als seine Konkurrenten. Zweiter Effekt war, wenn dieser Prozess allgemein stattfindet, dann verschwindet zwar der Extraprofit des Produzenten, der mit der Produktivkraft steigernden Technik losgelegt hat, weil andere jetzt nachgezogen haben. Aber im Resultat ist der Wert der erzeugten Ware in dieser Branche gesunken, weil allgemein die Produktionsstückkosten gesunken sind. Und wenn man das verallgemeinert, heißt das, die notwendigen Lebensmittel werden billiger, die Arbeitskräfte werden billiger, also sinkt der Anteil der notwendigen Arbeit am Gesamtarbeitstag, um nur den Gegenwert der Arbeitskraft zu reproduzieren. Die Mehrarbeit dehnt sich aus, also die Mehrwertrate steigt oder die Ausbeutungsrate steigt und damit wächst der Profit des Kapitals. Der wächst also auf zweierlei Weise. Ein Resultat dieses Prozesses ist, dass natürlich dann Arbeiter überflüssig gemacht werden, die man vorher noch gebraucht hat und die jetzt nicht mehr nötig sind, um die gegebene Masse Ware herzustellen, die man verkaufen kann. Also der Produktivkraftfortschritt sorgt dafür, dass mit weniger Arbeit dieselbe Masse Produkt hergestellt werden kann. Das heißt, unter kapitalistischen Bedingungen erfindet immer dann statt, wenn mit weniger bezahlter Arbeitskraft dieselbe Masse Produkt hergestellt werden kann. Das Kapital hat ein Interesse am technischen Fortschritt, um Arbeiter tatsächlich überflüssig zu machen, um die nicht mehr bezahlen zu müssen. Also ist angelegt im Prozess der Produktivkraftsteigerung eine Erzeugung von Arbeitslosigkeit. So, und ich hatte bisher das Ganze dargestellt, historisch bis zu der Phase der Manufaktur, des Manufakturbetriebs. Wenn ich spezialisierte Arbeiter habe, die spezialisierte Teilarbeitswerkzeuge führen. Und wenn dann hinzutritt die Nutzbarmachung der Dampfkraft mit der Dampfmaschine, wenn ich dann ein Antriebssystem dahinstellen kann mit einem ersten Motor der Dampfmaschine und diese Maschine treibt einen Transmissionsmechanismus an, von dem aus dann Werkzeugmaschinen gesteuert werden, dann bin ich in der Lage, die lebendige Arbeitskraft durch Maschinerie tatsächlich zu ersetzen. Und auf der technisch-naturwissenschaftlichen Seite ist die Voraussetzung dafür die Erforschung der allgemeinen Naturgesetze, also erstmal der mechanischen Physik. Dann muss ich Apparaturen konstruieren, die es möglich machen, dass ich, wie im Fall der Dampfmaschine, aus dem allgemeinen Naturzusammenhang herauspräpariert Dampfkraft für mich nutzen kann, um sie in Bewegungsenergie umzusetzen. Ich brauche dann noch einen technischen Apparat, der diese Bewegungsenergie in eine wirkliche Bewegung umsetzt, mit der dann Werkzeugmaschinen gesteuert werden. Wenn ich das hinbekommen habe, dann habe ich einen Arbeitsprozess, der dadurch wirksam wird, dass identische Naturkräfte mit genormten Apparaturen aufeinander wirken und eine Maschinerie antreiben, die mit gleichförmigen Werkzeugmaschinen ausgestattet ist, die dann immer in derselben kontinuierlichen, gleichförmigen Weise auf das Material einwirken. Dadurch emanzipiert sich der Arbeitsprozess von den Schranken der menschlichen Arbeitskraft. Also die Zufälligkeit wie geschickt der einzelne Arbeiter ist, welche Bewegungen er genau ausführt, um mit dem Werkzeug auf das Material einzuwirken, Verschiedenheiten der Größe oder der Feingliedrigkeit der Finger und so weiter, treten jetzt zurück und es wird möglich, mit identischer Kraft, mit kontinuierlichem Aufwand, in immer derselben Weise mit standardisierten Werkzeugen auf standardisierte Materialien einzuwirken. Das ermöglicht überhaupt erst die moderne Massenproduktion. So, jetzt haben wir nach der technischen Seite erläutert, inwiefern werden die Resultate der theoretischen Naturwissenschaften und der Technologie als Handwerkskunde, also als der Wissenschaft, die dann neue funktionierende Technik erforschen soll, inwiefern greifen die ineinander zu einem fertigen Maschinensystem, das dann so gestaltet ist, dass die Unterschiede zwischen den Arbeitskräften keine große Rolle mehr spielen, sondern dass dieser Produktionsprozess dominiert wird von gegenständlicher Technik, die immer in demselben Rhythmus funktioniert und der Arbeiter ist dann nur noch dazu da, ja, diese Maschinerie entweder zu füttern mit Antriebsmaterial oder zu überwachen oder in einzelnen Arbeitsschritten dann selber auch nochmal einzugreifen und eigene Teilverrichtungen zu machen, aber das Material, mit dem er hantiert, ist dann schon standardisiert. Dadurch bekommt dieser technische Prozess als Gesamtprozess eine gewisse Übermacht gegenüber dem einzelnen Arbeiter, der in ihm dann nur noch als kleines Rädchen funktioniert. Und dazu jetzt vielleicht das erste Marx-Zitat auf dem Zettel. Das ist aus dem 13. Kapitel Maschinerie und große Industrie, Seite 405 folgende. Da steht: Die wesentlichste Produktionsbedingung für die Fabrikation von Maschinen durch Maschinen war eine jeder Kraftpotenz fähige und doch zugleich ganz kontrollierbare Bewegungsmaschine. Sie existierte bereits in der Dampfmaschine. Aber es galt zugleich, die für die einzelnen Maschinenteile nötigen streng geometrischen Formen wie Linie, Ebene, Kreis, Zylinder, Kegel und Kugel maschinenmäßig zu produzieren. Dieses Problem löste Henry Maudslay im ersten Dezennium des 19. Jahrhunderts durch die Erfindung des Slide Rest, der bald automatisch gemacht und in modifizierter Form von der Drechselbank, wofür er zuerst bestimmt war, auf andere Konstruktionsmaschinen übertragen wurde. Diese mechanische Vorrichtung ersetzt nicht irgendein besonderes Werkzeug, sondern die menschliche Hand selbst, die eine bestimmte Form hervorbringt, durch Vorhalten, Anpassen und Richtung der Schärfe von Schneideinstrumenten und so weiter, gegen oder über das Arbeitsmaterial, zum Beispiel Eisen. So gelang es, die geometrischen Formen der einzelnen Maschinenteile, Zitat Maudslay, mit einem Grad von Leichtigkeit, Genauigkeit und Raschheit zu produzieren, den keine gehäufte Erfahrung der Hand des geschicktesten Arbeiters verleihen konnte. Also eine Emanzipation von den Schranken der menschlichen Arbeitskraft findet statt. Die Produktion wird gleichförmig und bekommt strenge Kontinuität, sodass der Arbeiter in seinen Verrichtungen sich auch dem Rhythmus der Maschine anpassen muss. Und es wird jetzt möglich, standardisierte Bauteile für neue Maschinen herzustellen. Also die Produktion von Maschinerie durch Maschinerie findet jetzt statt. Und das ist die technische Basis dessen, was Marx dann spezifisch kapitalistische Produktionsweise nennt. Also eine Produktionsweise, die zunächst mal sich überhaupt die Arbeitskraft unterworfen hatte, die aber jetzt dazu gekommen ist, sich gegen die Unterschiede der individuellen Arbeitskräfte selber fast vollständig gleichgültig zu machen. Und die systematisch Naturkräfte anwendet zur Produktion. Und in dieser Produktion muss der einzelne Arbeiter sich dem durch Wissenschaft und Technologie vorgegebenen Rhythmus der Arbeit anpassen. Das ist die technische Basis der großen Industrie. Mit der geht einher eine gewisse Vereinfachung der Arbeitskräfte selber. Die müssen nicht mehr das umfangreiche, virtuose Wissen haben, das ein Handwerker im Mittelalter noch hatte. Im Mittelalter war es durchaus üblich, dass man erst nach 7 Jahren die Gesellenprüfung abgelegt hat, weil man unendlich viele verschiedene Arbeitsschritte beherrschen musste, um beliebig viele noch fast Kunstprodukten ähnelnde Erzeugnisse herzustellen. In diesem modernen Maschinensystem mit der Zerlegung der Arbeiten in einzelne Teilarbeiten, von denen der einzelne Arbeiter immer nur eine bestimmte aktuell beherrschen muss, ist es halt möglich, mit gering qualifizierter Arbeitskraft zu produzieren, Natürlich braucht man dann auch immer noch die hochqualifizierten Ingenieure, die diese Technik einrichten. Man braucht immer noch einen Meister, der das Ganze überwacht und der sozusagen an jeder Schnittstelle gucken kann, wo hakt es jetzt gerade. Aber die Teilarbeiter werden tendenziell entqualifiziert und auch dadurch wieder billiger. Denn die Handwerker mit ihrem umfangreichen Wissen, die waren nicht leicht zu ersetzen. Also konnten sie auch in der Frühphase des Kapitals noch relativ hohe Löhne verlangen, wenn sie dann als Proletarier unterwegs waren. Und Effekt der Maschinerie ist jetzt also nicht nur eine Herstellung der Gleichförmigkeit der Produktion, sondern auch eine Entwertung der Arbeitskräfte, sodass tendenziell jeder, der gerade arbeitslos geworden ist, sich bei beliebigen Kapitalen wieder um eine Neuanstellung bemühen muss. Also Marx benennt schon auf der zweiten Seite im Kapital, auf Seite 50 unten, als ideelle Voraussetzung der kapitalistischen Produktion nicht nur eine umfassende Warenkunde der Konsumenten, dass die wissen, was sie kaufen, sondern er sagt auch gleich am Anfang, es ist unterstellt, dass der Wechsel des Einzelarbeiters von der Schneiderei zur Weberei oder zu was Drittem funktionieren muss. Erstens, es muss für ihn funktionieren, damit er sich weiterhin verkaufen kann. Der braucht halt einen neuen Job, der muss zusehen, bei wem er den kriegt, also muss er sich für die dort verlangte Tätigkeit qualifizieren. Je einfacher die Arbeiten sind, desto leichter geht im Prinzip dieser Wechsel eines Arbeiters auf eine andere Funktion. Aber desto eher ist es auch möglich, einen Arbeiter durch beliebige andere Arbeiter zu ersetzen. Und sind die Arbeiter mal beliebig durch andere Arbeiter zu ersetzen, ja, dann wird der Lohn dieser Arbeiter tatsächlich auf das physisch notwendige Minimum gedrückt. Dazu noch das zweite Zitat, dass das zusammenfasst bei Marx, aller kapitalistischen Produktion, soweit sie nicht nur Arbeitsprozess, sondern zugleich Verwertungsprozess des Kapitals, ist es gemeinsam, dass nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingungen, sondern umgekehrt die Arbeitsbedingungen den Arbeiter anwendet. Aber erst mit der Maschinerie erhält diese Verkehrung technisch handgreifliche Wirklichkeit. Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel während des Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital gegenüber, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeit beherrscht, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt. Die Scheidung der geistigen Potenzen des Produktionsprozesses von der Handarbeit und die Verwandlung derselben in Mächte des Kapitals über die Arbeit vollendet sich, wie bereits früher angedeutet, in der auf Grundlage der Maschinerie aufgebauten großen Industrie. Das Detailgeschick des individuellen, entleerten Maschinenarbeiters verschwindet als ein winzig Nebending vor der Wissenschaft, den ungeheuren Naturkräften und der gesellschaftlichen Massenarbeit, die im Maschinensystem verkörpert sind, und mit ihm die Macht des Meisters bilden. Und darin ist schon sowas ausgedrückt wie der Fetischcharakter des Kapitals, nämlich die Tatsache, dass der Entwicklungsprozess der Gattung, der zur Ausdifferenzierung der verschiedenen körperlichen und geistigen Arbeiten geführt hat, der die Wissenschaft hervorgebracht hat und deren technologische Umsetzung in Gestalt neuer Technik, dass dieser Prozess des zunehmenden Wissens und der zunehmenden Differenzierung der menschlichen Arbeitskräfte jetzt dem Kapital botmäßig gemacht ist und es erscheint nicht mehr als die Potenz der menschlichen Gattung durch Wissenschaft und Erfahrungswissen produktiv sein zu können, sondern es erscheint als die Potenz des Kapitals, das selber Vorschüsse machen muss, damit es dann einen Maschinenpark dahinstellt, mit fertig eingerichteten Arbeitsplätzen, an dem dann Leute beschäftigt werden. Also all das, was eigentlich zum Begriff der Produktivkraft der menschlichen Arbeit gehört, erscheint jetzt als Produktivkraft des Kapitals. Deshalb gilt es dann eben auch als eine quasi Selbstverständlichkeit heutzutage, wenn es heißt, um technischen Fortschritt zu ermöglichen, muss halt Kapital investiert werden. Geht nicht anders. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass die Potenzen des menschlichen Arbeitsprozesses dem Kapital untergeordnet sind und jetzt als seine Potenz erscheinen, getrennt von den Arbeitern, die demgegenüber nur noch ja, als die Fütterer des Maschinensystems oder als lebendige Mittel eingesetzt werden, um dieses Maschinensystem in Bewegung zu halten. So, jetzt habe ich dem Anspruch nach nachgewiesen, warum das Kapital die Wissenschaft nutzen muss. Das ist erstmal Resultat des Konkurrenzinteresses der Einzelkapitalisten, die sich gegenüber ihren Konkurrenten durchsetzen wollen, extra Profit machen wollen, Marktanteile dazu erobern wollen. Oder umgekehrt, indem sie neue Technik einsetzen und Marktanteile erobern, andere Konkurrenten einfach vom Markt verdrängen, aus dem Feld schlagen. Indem die zusammenwirken, indem sie sich konkurrierend aufeinander beziehen und alle versuchen, vor dem jeweils anderen neue Technik zu entwickeln, wird ein allgemeiner Prozess entfaltet, in dem permanent an allen Ecken und Enden der Gesellschaft die Produktivität der Arbeit gesteigert wird. Sodass es dann am Ende so erscheint, als ob das Kapital, das Gesamtkapital in seiner Bewegung den technischen Fortschritt erzeugt. Jetzt ist die Frage, wenn das doch dem Kapitalinteresse dient, warum macht es diese Forschung nicht selber? Und bevor ich dazu komme, darzustellen, warum es der Staat machen muss, gibt es noch ein vorgeordnetes Argument, was die Arbeit der Wissenschaftler selber angeht. Das ist dann das Zitat von Peter Bultopp, was hier am Anfang steht. Voraussetzung ist erstmal, damit die Wissenschaftler überhaupt forschen können, das hatte ich vorhin schon erwähnt, müssen sie natürlich freigestellt sein von der Notwendigkeit, andere Arbeiten zu verrichten. Sie müssen also in irgendeiner Weise mit dem Mehrprodukt der Gesellschaft versorgt werden oder mit einem Teil des Mehrproduktes der Gesellschaft. Andere müssen genügend Lebensmittel hergestellt haben, auf die die Wissenschaftler dann zugreifen können für ihre Reproduktion. Sei es in der Form, dass man ihnen die direkt zuteilt, diese Lebensmittel, oder dass sie halt Gehälter bekommen, von denen sie das dann kaufen können. Aber es muss auf der einen Seite ein Mehrprodukt geben, aus dem die Wissenschaftler versorgt werden können. Und die Wissenschaftler selber müssen, indem sie über dieses Mehrprodukt verfügen, freigestellt sein von der individuellen Notwendigkeit, selber für ihre Reproduktion normale Arbeiten zu verrichten. An der Stelle setzt jetzt dieses Zitat ein. Gesetzt, das heißt angenommen, Philosophie und Mathematik seien die ersten Gestalten der Wissenschaft, so wäre es eine Illusion anzunehmen, die, die das Mehrprodukt schaffen, täten das, damit Philosophen und Mathematiker Muße finden, sich der Wissenschaft zu widmen. Die Produzenten waren vielmehr von ihren Herren dazu gezwungen worden, für deren Bedürfnisse und angenehme Lebensführung mehr Produkt zu produzieren. Hatten die Herren davon reichlich, also mehr als sie für sich und die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft verbrauchten, so konnten sie sich als Mäzene betätigen und sich Wissenschaftler, Philosophen und Mathematiker halten, und die Wissenschaft erschien dann als Manifestation luxurierender Herrschaft. Nun richtete sich aber das, was die ausgehaltenen Wissenschaftler herausfanden, nicht unbedingt nach dem Wunsch und Willen derer, von denen sie ausgehalten wurden. Und Platon ließ seinen Sokrates vorführen, in dem Dialog Menon, dass auch ein Sklave in der Lage war, die Wahrheit und mit ihr die notwendige Geltung eines mathematischen Satzes einzusehen. Das Lob der Herrschaft, der sie die Freiheit zur Forschung verdanken, ließ sich nicht mehr vereinbaren mit dem, was sie an Wahrheit herausbekamen, denn eine Wahrheit gilt ohne Ansehen der Person für alle vernünftigen Sinnenwesen. Zitat Schiller: Was einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er allen erworben. Die beiden Momente der Wissenschaft, das historisch zufällige aristokratischer Herrschaft und das logisch notwendige egalitärer Geltung ihrer Resultate, stimmen nicht zusammen. Und das ist der rationale Kern dessen, was man Dialektik der Aufklärung nennt. Also Adorno und Horkheimer untersuchen das halt kulturhistorisch, indem sie noch im Mythos anfangen bei den homerischen Epen und dann im Kapitalismus und bei Auschwitz enden. Ich würde sagen, hier ist sozusagen der innere Kern dessen, was sachlich Dialektik der Aufklärung ist, benannt. Nämlich die Wissenschaft hat historisch zur Voraussetzung die Schaffung von Mehrprodukt. Und diese Schaffung von Mehrprodukt, die vollzieht sich unter Bedingungen der Herrschaft. Da müssen Leute mehr produzieren, als sie für sich selber benötigen, um sich selber zu erhalten. Das Mehrprodukt wird den Herrschenden abgeliefert. Und die Herrschenden alimentieren aus diesem Mehrprodukt dann unter anderem Wissenschaftler, neben Kriegern und Beamten und so weiter. Dieses Mehrprodukt, die Erzwingung dieses Mehrprodukts durch die Herrschaft, ist vorausgesetzt dafür, dass Wissenschaftler arbeiten konnten, historisch. Und erst auf dieser materiellen Grundlage ergibt sich dann das andere Moment, nämlich die Allgemeingültigkeit und die notwendige Geltung von Resultaten dieser Wissenschaftler. Also die Entwicklung der Allgemeinheit der menschlichen Vernunft des allgemeinen Vermögens aller Menschen beruhte historisch auf Bedingungen der Herrschaft. Und umgekehrt wird man feststellen, dass noch in allen Epochen auch natürlich Resultate der Wissenschaft den Zwecken der Herrschaft gedient haben. Und das, was hier prinzipiell ausgedrückt ist, das ist jetzt im Folgenden zu übertragen auf die modernen bürgerlichen Bedingungen. Da ist es halt so, dass der Staat erstmal Steuern erhebt. Das ist im Wesentlichen auch eine Abschöpfung von Resultaten der Arbeit der lohnabhängig Beschäftigten. Einerseits zahlen die selber Lohnsteuer, da geht also ein Teil von dem weg, was sie sonst zu ihrer eigenen Reproduktion zur Verfügung hätten. Andererseits produzieren sie eben Mehrwert fürs Kapital. Und wenn das Kapital besteuert wird, dann wird dieser andere Teil dessen, was die Arbeiter erzeugt haben, dann eben zu einem Fundus, aus dem sich der Staat versorgt. Jetzt eignet sich der Staat also das von den kapitalistischen Lohnarbeitern erzeugte Mehrprodukt an und teilt einen Teil davon aus an die Wissenschaftler, die er bezahlt, mit Gehältern versorgt. Und andererseits zweigt er materielle Mittel ab, um überhaupt die Forschungsinstitutionen einzurichten. Also ein Universitätsgebäude dahinzustellen, das mit der Infrastruktur zu versorgen, Arbeits- und Forschungsgeräte für Wissenschaftler dahinzustellen. Das hat alles zur Grundlage erstmal die Schaffung von Mehrprodukt. So. Jetzt zu der Argumentation, warum es der Staat machen muss und nicht das Kapital machen kann. Erstmal negativ argumentiert. Die Forschung verursacht Kosten. Die Resultate der Forschung sind aber nicht garantiert. Forschungsprozesse können schiefgehen. Das ist also erstmal ein großes Risiko fürs Kapital, Forschungsausgaben zu tätigen, wenn noch nicht mal von vornherein gesichert ist, dass die irgendwelche verwendbaren Resultate zustande bringen. Wenn sie verwendbare Resultate zustande bringen, ist eine zweite Frage, ob diese Resultate auch tatsächlich rentabel genutzt werden können. Also ob mit ihrer Hilfe tatsächlich eine Produktivitätssteigerung hervorgebracht werden kann, die genügend groß ist, damit die Investition in die Forschung sich amortisiert. Auch da kann es zu einem Missverhältnis kommen. Es kann sein, dass die Forschung viel zu teuer ist und einen viel zu geringen produktivitätssteigernden Effekt hervorbringt. Drittens, und jetzt entscheidend, das Motiv, diese Forschungsresultate einzusetzen, ist ja gerade, dass man gegenüber den Konkurrenten einen Vorteil sich erarbeiten will, dass man produktiver sein möchte als andere. Das Wissen, was die Forscher da hervorbringen und die Techniken, die sie dann hervorbringen, das soll ja exklusiv genutzt werden zum Vorteil der eigenen Akkumulation. Wenn jetzt aber Resultate der Forschung einmal da sind, das ist in dem Schiller-Zitat ja angedeutet, dann sind die tendenziell jedem anderen Menschen zugänglich oder für jeden anderen Menschen verwendbar. Die geistige Aneignung dieser Resultate ist für jeden gebildeten Menschen zumindest kein Problem. Und die praktische Umsetzung dieser Resultate in Gestalt neuer Technik wäre dann auch für andere Kapitale erstmal kein Problem. Die müssten dann quasi nur noch die Herstellung dieser Apparaturen bezahlen, hätten sich selber aber die Forschungskosten gespart vorher. Das Kapital kann also zunächst mal kein Interesse daran haben, Forschungsausgaben zu tätigen, die sich womöglich gar nicht rentieren. Zweitens, selbst wenn dieser Effekt eintreten würde, wäre es eine Schranke für das Kapital, dass man neue Techniken erforscht hat und entwickelt hat und andere Kapitale dann daherkommen und diese Techniken einfach übernehmen und ihrerseits einsetzen. Der Extraprofit, auf den man es abgesehen hat, würde dadurch nicht zustande kommen und man hätte sogar mehr Kosten gehabt, die andere Kapitale nicht hatten. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann versucht man das geheim zu halten. Das hat es ja auch gegeben in der Geschichte der kapitalistischen Produktion. Findet heute auch immer noch statt, dass Unternehmen tatsächlich Forschungseinrichtungen betreiben, dass sie dann versuchen, die Resultate geheim zu halten und dass es andererseits dann Betriebsspionage gibt, sodass die Konzerne die ganze Zeit versuchen, jeweils in die Forschungsabteilungen ihrer Konkurrenten reinzugucken und deren Resultate zu pflücken. Offensichtlich gibt es das. Es gibt Forschung, die das Kapital macht, die es bezahlt und es gibt den Versuch der Geheimhaltung dieser Resultate mit der entsprechenden Gegenwehr dann. Ganz grundsätzlich gilt aber erstmal, damit die Anwendungsforschung überhaupt stattfinden kann, die im Wesentlichen erstmal technologische Forschung ist, also der Versuch, das systematische Ineinandergreifen von Naturkräften so zu nutzen, dass man damit eine bestimmte Technik herstellen kann, die dann produktiver ist als die bisher eingesetzte. Diese technologische Forschung beruht aber auf einem Grundlagenwissen, das erstmal überhaupt nicht Anwendungswissen ist. Also die Technik, die Maschinerie beruht auf bestimmten mechanischen Apparaturen, die überhaupt erstmal entwickelt werden müssen. Und diese mechanischen Apparaturen haben zu ihrer Voraussetzung die Einsicht in die Naturgesetze und die Einsicht in die spezifische Bestimmtheit der Stoffe, mit denen hantiert wird. Das ist Grundlagenforschung. Die hat erstmal überhaupt kein verwendbares Resultat, die kostet nur. Sie ist aber allgemeine Voraussetzung dafür, dass alle diese Anwendungsforschungen dann stattfinden können. Also muss der Staat zumindest schon mal die Grundlagenforschung einrichten. Das ist etwas, was das Kapital von sich aus nicht machen wird. Und erst wenn diese Grundlagenforschung so weit ist, dass man auf ihrer Basis dann anwendungsspezifische Techniken und Verfahren entwickeln kann, dann wird es für das Kapital interessant, da anzusetzen und es hinzubekommen, jetzt schon theoretisch fundierte Erkenntnisse praktisch anwendbar zu machen. An der Schnittstelle wird es fürs Kapital überhaupt erst interessant. Die Schranken, die ich aufgezählt habe, bleiben aber da auch noch bestehen. Ja, und damit komme ich jetzt zu den rechtlichen Bestimmungen, die der Staat einrichten muss, damit die Verwendbarkeit von Resultaten der Forschung fürs Kapital gesichert ist. Das Bulthoff-Zitat ist jetzt vorausgesetzt. Also da war schon benannt der Konflikt. Wenn die Herrschenden versuchen, den Wissenschaftlern die Resultate ihrer Forschung vorzuschreiben, dann korrumpiert das die Wissenschaft. Dann kommen da keine brauchbaren Resultate heraus, wenn ständig nur nach dem Munde der Herrschenden geredet wird. Die Forscher selber, die müssen schon beim Forschen in Ruhe gelassen werden. Die müssen sich beim Forschen der Erkenntnis ihrer Gegenstände verpflichtet wissen und sonst nichts. Und nur wenn das sichergestellt ist, dass sie ohne Eingriff dritter Instanzen in ihren Forschungsprozess forschen können, dann sind überhaupt verwendbare Resultate, brauchbare Resultate möglich. Und genau dazu dient das Rechtsinstitut der Freiheit der Wissenschaft. Die erste Fassung dessen gab es in der Französischen Revolution in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist hier unter Teil 2. Das erste Zitat auf Seite 2 auf dem Zettel. Da heißt es, die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte, also allgemeine Meinungsfreiheit. Und dann näher, jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. Und dem entspricht dann im Grundgesetz heute die Bestimmung, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Und was den Missbrauch angeht, die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Auf den zweiten Teil komme ich später. Im Grundgesetz figuriert das hier unter den Grundrechten. Die ersten 19 Paragraphen des Grundgesetzes sind die Grundrechte, die Ewigkeitscharakter haben, also die prinzipiell nicht veränderbar sind. Damit drückt der Staat zumindest schon mal aus. Es handelt sich um ein Rechtsinstitut, das offensichtlich für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft, die von ihm beherrscht wird, notwendig sei. So, und der Nutzen dieser Bestimmung besteht jetzt genau darin, dass auf der Grundlage der Alimentation der Wissenschaftler durch den Staat, auf der Grundlage der Finanzierung eines wissenschaftlichen Betriebes, eines Forschungsbetriebes, die Forscher beim Forschen ohne Eingriff dritter Instanzen agieren können. Da mischt sich niemand ein, wie sie ihre Forschungsarbeiten selber gestalten. Wenn die dann fertig sind, dann sollen diese Resultate natürlich publiziert werden. Und durch die allgemeine Freiheit der Wissenschaft oder durch die Freiheit der Forschung sichert der Staat erstmal, dass die Wissenschaftler brauchbare Resultate hervorbringen können. Da schließt sich dann an die Publikationspflicht. Also wenn an der Hochschule irgendwo etwas Neues herausgefunden worden ist, dann sind die Wissenschaftler verpflichtet, ihre Ergebnisse zu publizieren, sei es in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Bulletins oder jetzt im Internet, sei es dann, wenn sie bei außeruniversitären Forschungsinstituten sitzen, dass es auch ein Bundesregister gibt für die ganzen dem Bund gehörigen Forschungsinstitute. Die müssen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Der Zweck des Ganzen besteht natürlich darin, dass kein einzelner Wissenschaftler für sich isoliert arbeitet, sondern dass die Resultate der Arbeiten der einzelnen Wissenschaftler ineinander greifen müssen und dass vorausgesetzt ist, dass diese Resultate integrierende Bestandteile eines ganzen Systems des Wissens sind. Der Staat muss also die gesellschaftliche Kooperation aller Wissenschaftler dadurch ermöglichen, dass er die einzelnen Wissenschaftler dazu zwingt, ihre Resultate zu veröffentlichen, sodass andere darauf zugreifen können und sie ihrerseits als Voraussetzung ihrer Forschung nutzen können. Das ist der eine Aspekt, ein innerakademischer oder innerwissenschaftlicher Aspekt. Die Arbeit der einzelnen Wissenschaftler hat zur Voraussetzung, dass die sich wechselseitig ihre Resultate mitteilen, sodass virtuell oder tendenziell jeder einen Beitrag zum allgemeinen Wissen zustande bringt und die sich in ihren Fortschritten wechselseitig befördern. Jetzt hatten wir aber vorhin gesehen, in der kapitalistischen Produktion wird die Verallgemeinerung des Wissens unter den Vorbehalt gestellt, dass sie partikularen Interessen dienen soll oder dass das Wissen partikularen Interessen dienen soll. Das Kapital ist scharf an der exklusiven Verwendung von Resultaten. Es muss aber andererseits, damit es auf exklusive Resultate zugreifen kann, auch gewährleistet sein, dass allen Kapitalen tendenziell alle Informationen zur Verfügung stehen, die es gibt. Und das ist ein Widerspruch. Und diesen Widerspruch löst der Staat durch das Patentrecht. Also auf der einen Seite alimentiert er Wissenschaftler und rüstet sie aus. Er verabschiedet die Freiheit der Wissenschaft als allgemeine Bedingung dafür, dass die Wissenschaftler brauchbare Resultate zustande bringen. Er verpflichtet sie zur Publikation ihrer Resultate, damit wirklich jedes Einzelwissen als Beitrag zum allgemeinen Wissen funktioniert. So, und jetzt muss er zusätzlich das Patentrecht einrichten, damit das Interesse, das das Kapital eigentlich hat, an einem Extraprofit nicht abstrakt negiert wird, und andererseits aber das Ineinandergreifen neuer Forschung und neuer Techniken zu einer funktionierenden gesellschaftlichen Gesamtproduktion einwandfrei funktioniert. Die Patente sind auch wieder verbunden mit einer Publikationspflicht. Also wenn ich ein Patent anmelde beim Patentamt, dann wird das veröffentlicht automatisch. Alle anderen Betriebe meiner Branche haben jetzt auch Zugriff auf diese neue Technik. Die können das nachlesen und nachbauen. Aber es wird mir als geistiges Eigentum anerkannt, was ich da angemeldet habe. Und die anderen sind verpflichtet, mir Lizenzgebühren für die Nutzung dieser Technik oder dieses Verfahrens zu zahlen. Und die Höhe dieser Lizenzgebühren, die bemisst sich nicht einfach nur nach der Höhe der Forschungsausgaben, die man hatte, sondern die Höhe dieser Lizenzgebühren bemisst sich tatsächlich nach dem Kriterium, das ich vorhin genannt habe. Wie viel Extraprofit wäre möglich, wenn ich exklusiv diese Technik nutzen würde? Das wird sozusagen im Voraus spekulativ berechnet. Wie groß wäre der Akkumulationsvorteil, den ich hätte, wenn ich die Technik exklusiv nutzen würde? Diesen Vorteil gebe ich ja auf, dadurch, dass diese neue Technik jetzt allgemein bekannt gegeben ist. Und dafür entschädigen die Lizenzgebühren. Damit ist es dann möglich, dass das Kapital auf die Resultate sämtlicher wissenschaftlicher Forschung zugreifen kann, und zwar jedes beliebige Kapital kann darauf zugreifen, mindestens in der Form, dass es sich beim Patentamt erkundigt, was gerade so Neues herausgefunden worden ist. Andererseits ist das Profitinteresse derer gesichert, die Investitionen in die Forschung gemacht haben, um für sich einen Produktivitätsvorteil zu erarbeiten. Den haben sie dann halt nur sehr kurzfristig, weil andere sehr schnell nachziehen werden, die diese neue patentierte Technik dann auch einsetzen. Aber auch da gilt eben, Zeit ist Geld. Der kurzfristige Vorsprung ist schon interessant. Und die Kapitale sind ja in ihrer Konkurrenz auch gezwungen, im Wettstreit miteinander permanent einen Schritt voraus zu sein. Und der Staat sorgt mit dem Patentrecht eben dafür, dass nicht bloß die Interessen der Einzelkapitale, die jetzt zufällig gerade Forschung betreiben, bedient werden, sondern er sorgt damit zugleich dafür, dass das neu herausgefundene Wissen und die neuen Techniken allgemeine Anwendung finden in seiner Gesellschaft. Und da die Produktion ja mittlerweile für den Weltmarkt stattfindet, ist natürlich dann das Problem, dass dort verschiedene Staatsgewalten zuständig sind, die ihrerseits wieder auf ihrem Territorium bestimmtes Patentrecht einrichten und die in internationalen Verträgen miteinander dann übereinkommen müssen, inwieweit sie die Patentregelungen anderer Nationen anerkennen und ihre Unternehmen, die bei sich zu Hause sind, dann darauf verpflichten, dass sie auch Patentgebühren an Patentinhaber in fremden Nationen zahlen. Das ist mittlerweile international geregelt, sodass das, was im Innern der Nation gilt, im Prinzip weltweit durchgesetzt ist. Freiheit der Wissenschaft ist durchgesetzt, bis auf Ausnahmen, wo tatsächlich mal Staaten sagen, in bestimmte Forschungsprozesse greifen wir ein. Und das sind Forschungsprozesse, die die Staaten selber interessieren, zum Beispiel was militärische Rüstung angeht. Da gilt dann zum Beispiel, dass die Verbreitung dieses Wissens natürlich unter Verschluss bleiben soll. Also die Freiheit der Forschung gilt eigentlich allgemein, bis auf diese Einschränkungen. Die Publikationspflicht ist allgemein durchgesetzt. Das Patentrecht sichert allen Kapitalen tendenziell, dass überall auf dem Globus die Verwendung von Resultaten, die sie hervorgebracht haben, durch andere, eine Entschädigung in Form von Lizenzgebühren nach sich zieht. So, damit bin ich durch den großen Block naturwissenschaftliche und Ingenieursforschung durch. Ich habe jetzt dem Anspruch nach bewiesen, dass das Kapital die Resultate der Natur- und Ingenieurswissenschaften einerseits nutzen muss, um des eigenen Akkumulationszieles willen. Zweitens, dass das nur dadurch geht, dass der Staat mindestens die Grundlagenforschung einrichtet, auf der dann die Anwendungsforschung aufsattelt. Und es geht auch nur dadurch, dass genau diese Rechtsinstitutionen eingerichtet werden, mit Publikationspflicht und Patentrecht, sodass tatsächlich alle Einzelkapitale tendenziell als Nutznießer des allgemeinen Forschungsprozesses auftreten können. Was jetzt noch fehlt, ist das Argument, warum es denn exklusiv Kapital und Staat sind, die darauf zugreifen. Und das Argument ist aber eigentlich schlicht, wenn es um die Resultate von Natur- und Ingenieurswissenschaften geht, dann ist schon der Forschungsaufwand dafür immens an materiellen Voraussetzungen. Und der Einsatz dieser Technik, der findet halt erstmal statt in der Produktion. Welche Subjekte sind Subjekte der Produktion im Kapitalismus? Erstmal sind es die etablierten Kapitalien, also die Konzerne, die schon so viel akkumuliert haben, dass sie die Resultate der Wissenschaften und diese neue Technik überhaupt einsetzen können. Nun könnte man ja auf die Idee kommen, naja, aber auch Privatleute könnten doch, wenn sie sich einen Kredit besorgen, ebenfalls einsteigen. Die könnten doch auch in den Bulletins nachlesen, was es gerade so an neuen Forschungsresultaten gibt, dann eine findige Geschäftsidee daraus machen, damit zur Bank gehen, sich einen Kredit besorgen und dann loslegen mit der Produktion. Ist prinzipiell möglich, hat aber wieder zwei Voraussetzungen. Erstens, die Bank verlangt Sicherheiten für die Kredite, die sie gibt. Man muss also ein gewisses Vermögen schon haben, um sich dann überhaupt diesen Bankkredit besorgen zu können. Zweitens verlangt die Bank eine gewisse Expertise in dem Bereich, in dem man tätig werden will. Also ein gewisses Erfahrungswissen ist in der Regel vorausgesetzt. Da lässt sich kein Bankberater darauf ein, dass man einfach mit so einer Ad-Hoc-Idee loslegt, wenn es um größere Summen geht. Und sind wir wieder dabei, das Vermögen und die Expertise, um diese bestimmte neue Technik anzuwenden, haben eigentlich wieder nur die großen Unternehmen. Und selbst wenn es gelingt als Privatmensch, dass man sich einen Bankkredit besorgt und dann eben einsteigt in diese Produktion, ja, dann ist die Verwendung dieser Resultate in der Produktion eine Form kapitalistischer Produktion. Auch da wird man dann für den Verkauf dieser Ware produzieren. Auch da wird man dann als ein Konkurrenzsubjekt unter anderem aufgestellt sein. Also ist man dann Kapitalist, wenn man diese Technik anwendet. Und ich hatte vielleicht noch so ein bisschen aber ich hatte noch so gedacht, selbst wenn man dann einen Kredit bekommt, dann muss er ja auch in einer entsprechenden Höhe sein, sodass man mit einem entsprechend großen Kapital in der Konkurrenz antreten kann, was dadurch dann auch halt dauerhaft auch ja, konkurrenzmäßig auch schlagkräftig genug ist, damit man halt immer wieder auch auf neue Resultate der Wissenschaft zugreifen kann. Sonst tritt man da an als irgendwie ein Klein- oder Mittelbetrieb oder so und dann ist man auch nur am Rumkrebsen. Ja. Ja, und das Kapitalminimum, das man vorschießen muss, um sich in einer bereits existierenden Branche zu etablieren, das wächst im Laufe der kapitalistischen Entwicklung. Also ich habe neulich so als Beispielzahl mal gehört, man muss schon ungefähr 1 Milliarde Euro investieren, um eine funktionsfähige, das heißt wettbewerbsfähige Automobilfabrikation zustande zu bringen. Und da hat man das weltweite Distributionsnetz noch überhaupt nicht, sondern man hat nur einfach eine Fabrik, die auf dem technischen Niveau produziert, auf dem auch Volkswagen produziert. So, jetzt gibt es ja noch 2 andere große gesellschaftliche Organisationen, die zumindest über genügend Ressourcen verfügen könnten, um sowas auch zu machen, nämlich die Kirchen und die Gewerkschaften. Die Kirchen verfügen über Kirchensteuer, also über einen Anteil der Löhne der Leute und können damit eine ganze Menge finanzieren. Außerdem haben sie noch Grundeigentum und haben einige Banken am Laufen. Also eigentlich haben sie sozusagen alle verschiedenen kapitalistischen Einkommensquellen zur Verfügung, um dann mit diesen Ressourcen was anzustellen. Die fördern dann halt erstmal die Pseudowissenschaft der Theologie und andere geistes- und sozialwissenschaftliche Forschungen durchaus. Ich habe noch nicht davon gehört, dass die jetzt wirklich auch groß im produktiven Sektor eingestiegen wären. Bei den Gewerkschaften ist es ähnlich. Auch die verfügen ja über Lohnanteile ihrer Mitglieder in Form von Beiträgen. Auch die haben dann im Laufe der Zeit diverse finanzkapitalistische Investitionen getätigt und haben auch Grundeigentum. Also ist ähnlich wie bei den Kirchen, was die Ausstattung mit Mitteln angeht. Auch die investieren dann eher in sozialwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Forschung, fördern da einiges, haben ja auch Stiftungen laufen, bei denen man sich dann als Stipendiat bewerben kann. Es gab da auch immer Bestrebungen bei den Gewerkschaften, doch selber in den produktiven Sektor einzusteigen, sei es in der Form, dass man dann für die eigenen Mitglieder Unternehmen gründet, die dann genossenschaftlich organisiert sind. Oder bei Betriebsstilllegungen, wenn irgendein Unternehmen pleite macht oder ein Standort eines Unternehmens pleite macht, taucht ab und zu immer mal wieder die Diskussion auf, ob nicht die Gewerkschaft den Betrieb einfach übernehmen soll und weiterführen soll, damit die Leute da weiter beschäftigt werden können, und dann muss man halt als Kollektiveigentümer auftreten. Solche Debatten gibt es. Das wäre allerdings eine Entfernung von ihren ursprünglichen Aufgaben, und darüber gibt es dann innerhalb der Gewerkschaften halt den entsprechenden ideologisch bestimmten Streit. Wenn sie es machen würden, wiederhole ich das Argument, ja, dann treten sie eben als Kapitalisten auf. So, dann agieren sie nicht mehr als Gewerkschaften oder als Kirchen, sondern dann agieren sie jetzt als kapitalistische Unternehmungen. Damit ist eigentlich nachgewiesen, dass eine Verwendung der naturwissenschaftlichen und ingenieurswissenschaftlichen Forschungsresultate nur dem Kapital überhaupt möglich ist oder in kapitalistischer Form vonstatten gehen kann. Und der Einzige, der dann noch auf Resultate der Wissenschaft zugreift, ist halt der Staat selber, der als allgemeiner Sachwalter der Produktionsverhältnisse einerseits eine bestimmte gesellschaftliche Infrastruktur bereitstellen muss. Das hat technische Voraussetzungen. Andererseits hat er einen Militärapparat und einen Polizei- und Überwachungsapparat, den er unterhalten muss. Dafür braucht es auch immer wieder des Zugriffs auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse. So, jetzt wäre noch zu fragen, wie das denn mit der Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften steht. Da vielleicht nur 2 allgemeine Anmerkungen. Ich habe das vorhin schon zum Auftakt angedeutet, dass es da um eine Kritik des Pluralismus geht in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ganz kleinen Moment, das muss ich jetzt erstmal in meinem Manuskript finden. Ach so, genau, ein Zwischenargument brauche ich noch. Was das Selbstbewusstsein der Wissenschaftler angeht, kann man feststellen, es gibt in den Geistes- und Sozialwissenschaften die Ideologie von der Wertfreiheit der Wissenschaft. Also die Überzeugung, die Wissenschaft solle selber von vornherein daran orientiert sein, wertfrei Resultate zustande zu bringen und sich also als Wissenschaft nicht einmischen in den politischen Diskurs der Gesellschaft. Umgekehrt heißt das, es sollen auch keine politischen Interessen der Ausgangspunkt dafür sein, dass bestimmte Forschung betrieben wird. Das gilt zumindest bei einem Teil der Wissenschaftler als Ideal, als Ethos, an das sie sich selber halten wollen. Wertfreie Forschung. Diese Ideologie, dass Wissenschaft wertfrei sei oder sein solle, die würde ich sagen, ist in gewisser Hinsicht auch schon Resultat der Art und Weise, wie Wissenschaft in dieser Gesellschaft organisiert ist. Nämlich, sie findet erstmal, sofern sie an den Universitäten organisiert ist, getrennt von der Ökonomie statt. Sie wird nicht unmittelbar finanziert von Unternehmen, sondern sie wird zunächst mal finanziert vom Staat, dem Vertreter des Allgemeinwohls. Und die Wissenschaftler können sich also zunächst mal das Selbstbewusstsein erlauben. Wir sind nur daran interessiert, überhaupt wissenschaftliche und technische Neuerungen zustande zu bekommen, die am Ende dann dem Wohl der Menschheit dienen oder der Entwicklung der Menschheit dienen. Wir sind gerade freigestellt von der allgemeinen Konkurrenz und sind diesen Konkurrenz und Interessen, die da wirksam sind, nicht unterworfen. Die einen nennen das dann despektierlich, naja, das sind dann halt die Wissenschaftler, die im Elfenbeinturm sitzen und die sich selber auch blind machen gegen das, was draußen in der Gesellschaft so passiert. Die anderen berufen sich aber ganz affirmativ darauf und sagen dann, nein, gerade weil wir getrennt von der Konkurrenz forschen, können wir objektive Resultate zustande bringen und was dann hinterher politisch daraus gemacht wird, ist nicht mehr unsere Angelegenheit. Wir formulieren dann gewissermaßen Vorschläge, auch an einen allgemeinen Adressaten, an die Gesellschaft überhaupt. Und die Politik, die Medien, die Öffentlichkeit sollen dann unsere Resultate nehmen und damit was anstellen. Aber das ist nicht mehr unser Geschäft als Wissenschaftler. Max Weber hat das exemplarisch ausgedrückt in diesen zwei Aufsätzen Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf. Da trennt er diese beiden Sphären erstmal konsequent voneinander. Es gibt ein Marx-Zitat, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das hier mit aufgenommen habe. Das habe ich, glaube ich, auf dem Zettel nicht mehr drauf. Doch, das ist... Nee, habe ich leider nicht mehr drauf gesetzt. Ein kurzes Marx-Zitat aus den Theorien über den Mehrwert. Da heißt es in einem Satz, einen Menschen aber, der die Wissenschaft einem nicht aus ihr selbst, wie irrtümlich sie immer sein mag, sondern von außen, ihr fremden, äußerlichen Interessen entlehnten Standpunkt zu akkommodieren sucht, nenne ich gemein. Darf ich mal kurz fragen? Ja. Gemein im Sinne von allgemein oder gemein im Sinne von böse? Im Sinne von schäbig. Ja. Okay. Ich meine, dass das eigentlich die rationale Fassung dessen ist, was da der Max Weber in seinen Aufsätzen verhandelt. Nämlich die wissenschaftliche Erklärung eines Gegenstandes hat die Sache selber zu erfassen. Und nicht irgendeinen vorher fixierten Standpunkt auszudrücken oder einen Auftrag zu erfüllen, in dem Sinne, leg mir mal die Sachen so zurecht, wie sie mir nützlich sind. Also, sofern der Wissenschaftler sich seinem Gegenstand widmet, hat er sich erstmal nur der Bestimmung der Sache zuzuwenden. Das heißt nicht, dass nicht die Auswahl des Forschungsgegenstandes politisch bestimmt sei oder dass dann hinterher die Verwendung der Resultate nicht auch wieder politisch bestimmt sei. Sondern die rationale Fassung ist erstmal, wenn Wissenschaft getrieben wird, dann hat sie in ihrem eigenen Prozess erstmal tatsächlich um ihrer Selbstwillen stattzufinden, nämlich um Erkenntnis zu produzieren und nichts anderes. Aber wie gesagt, schon die Auswahl der Probleme, die erforscht werden sollen und dann die Verwendung der Resultate, nachdem man was rausbekommen hat, die sind natürlich eingespannt in einen gesellschaftspolitischen Prozess und die sind überhaupt nicht gleichgültig gegen die Interessen der Herrschaft oder der Beherrschten oder gegen bestimmte Interessenfraktionen innerhalb der Beherrschten. Natürlich ist da so ziemlich jeder Gegenstand dann auch politisch bestimmt. Und dazu nur noch ein kurzes Beispiel. An der Bremer Uni gibt es eine Exzellenzinitiative im Bereich Meeresforschung. Das Projekt nennt sich MARE und die erforschen die Meeresbodengeologie und Biologie in der Arktis. Weil das ein Exzellenzprojekt der Uni Bremen ist, hat das auch schon Eingang gefunden in die neuesten Schulbücher der Abiturklassen. Und man kann dann in diesen Schulbüchern selber nachlesen, dass es politisch strittig ist, wem überhaupt der Meeresboden in der Arktis gehört. Und Forscher, die in diesem MARE-Projekt engagiert sind, Die mögen von sich selber vielleicht erstmal nur das Bewusstsein haben, wir untersuchen die Zusammensetzung des Meeresbodens nach Mineralien, Gasen, Pflanzen etc. und gucken dann, welche möglichen Techniken es gäbe, diese Stoffe, die da unten liegen, nutzbar zu machen, sei es zur Energiegewinnung, sei es als Grundstoffe für chemische Industrie oder sonst wie. Die können von sich erstmal sagen, wir machen das nur, weil wir einen Fortschritt der Produktion zustande bringen wollen für die Menschheit oder weil wir dafür sorgen wollen, dass demnächst schonender Schifffahrt betrieben wird in diesen arktischen Regionen. Mögen sie alles von sich selber so glauben. Aber das, was sie tun, ist unmittelbar Stoff für imperialistische Auseinandersetzungen zwischen den 7 Anrainernationen, die da Anspruch auf Teilgebiete der Arktis erheben. Und es ist von vornherein klar, wenn sie Resultate hervorbringen, die wirklich anwendbar sind, dann sind das diese 7 Nationen, die sich um den Nutzen dieser Resultate streiten werden und nicht die Menschheit. So, also Wissenschaft ist nicht la pur la, ist nicht in dem Sinne eine Kunst um ihrer selbst willen, dass sie nichts zu tun hätte mit politischen und ökonomischen Zwecken. Aber sie muss immanent betrieben werden als das Bemühen um Erkenntnis, also um eine sachliche Aufklärung. Ich habe jetzt schon dargestellt, dass die Gesellschaft, wie sie ist und für deren Reproduktion diese staatliche Organisation des Wissenschaftsbetriebes ja auch eine wichtige Funktion hat, dass die Gesellschaft, wie sie ist, als kapitalistische kritikabel ist. Und wenn man also ernsthaft diese Gesellschaft untersuchen würde, wenn man sich da wirklich der wissenschaftlichen Erkenntnis verpflichten würde, dann müsste man auch genau die notwendigen Zwänge und Konflikte, die in dieser Gesellschaft existieren, der Erklärung zuführen. Das passiert aber eher selten in den Geistes- und Sozialwissenschaften, sondern da ist die Perspektive eher eine umgekehrte. Die Gesellschaft, wie sie ist, wird schlicht vorausgesetzt und dann guckt man sich an, welche sozialen Probleme es gibt, die dann einzeln untersucht werden. Und das Ziel der Untersuchung ist dann, diese einzelnen sozialen Probleme zu lösen. Ich weiß, dass es da auch immer noch eine Menge kritischere Leute gibt, die da noch mehr wollen. Aber wenn man erstmal nur das Programm ernst nimmt, dass soziale Probleme untersucht werden und Lösungsvorschläge für diese Probleme erarbeitet werden sollen, dann muss man immer erstmal 2 Fragen stellen. Erstens, was wäre denn dann das ideale Resultat, wenn das Einzelproblem gelöst ist? Na, dann würde die Gesellschaft eben um ein Reibungsproblem bereinigt weiter funktionieren. Also eine Stabilisierung der gesellschaftlichen Reproduktion ist implizit Ziel der Untersuchung. Ja, machen wir es mal am Problem der Arbeitslosigkeit. Zunächst mal ist das Problem der Arbeitslosigkeit ein Problem der Arbeitslosen. Die sind davon betroffen, die sind von ihrem Einkommen abgeschnitten und von dem, was so allgemein soziale Partizipation heißt. Also die gehören zu den Ausgeschlossenen dieser Gesellschaft. Die sind arm, sind kränker als andere, haben keinen Zugang zu Kultur etc. Das ist erstmal ein Problem der Leute. Und sie werden dann eben auf sehr mickrigem Niveau durch Hartz IV durchgeschleust und sind da auch noch allerhand Zwängen unterworfen, sich neu zu qualifizieren, jede beliebige Arbeit anzunehmen und so weiter. Arbeitslosigkeit ist erstmal ein Problem der Arbeitslosen. Verhandelt wird sie aber von den Sozialwissenschaften und von der Politik und von den Medien meistens unter einem ganz anderen Aspekt. Nämlich Politologen untersuchen dann, inwiefern macht sich Arbeitslosigkeit negativ geltend für den Haushalt des Staates, kommen dann zu solchen Urteilen wie, dass der Sozialstaat als teure Kost natürlich die Konkurrenzfähigkeit des Standortes Deutschland belastet. Und da hat sich unter der Hand das Problem, das die Arbeitslosen mit ihrer Arbeitslosigkeit haben, verwandelt zu einem Problem, das die Nation mit den Arbeitslosen hat. Und selbst wenn dann wohlmeinende Vorschläge gemacht werden, wie man die Arbeitslosigkeit beseitigen kann, werden die so vorgetragen, dass das der Nation dienen soll. Also die Nation kann sich eines ihrer Probleme entledigen, wenn sie für die Aufhebung der Arbeitslosigkeit für Vollbeschäftigung sorgt. Das ist eine Verschiebung des Standpunktes weg von den unmittelbar Betroffenen hin zu dem Generalbetroffenen, nämlich der Nation. Und was Ähnliches passiert eigentlich in allen anderen Disziplinen auch. Da mag es immer redliche Wissenschaftler geben, die sogar an der unmittelbaren Betroffenheit der Menschen erstmal festhalten und die wirklich meinen, dass ihre Forschung oder ihre empirischen Untersuchungen dann ja quasi den Standpunkt nahelegen, man soll doch mit bestimmten einfachen Mitteln diesen Leuten helfen. Aber mindestens dann, wenn sie ihr Forschungsvorhaben begründen sollen, um Forschungsgelder einzuwerben bei der DFG oder sonst wo, werden sie schon allein, um den staatsdienlichen Nutzen ihrer Forschung beweisen zu können, immer auf den anderen Standpunkt wechseln müssen. Das tut man unweigerlich, wenn man so einen Forschungsauftrag schreibt. Man muss die gesellschaftliche Relevanz der eigenen Forschung begründen. Und das heißt immer, dass man den Standpunkt der nationalen Herrschaft einnimmt. Was ist gut dafür, diese Gesellschaft möglichst reibungslos funktionieren zu lassen? Also statt die Gesellschaft als Problem zu analysieren, werden allerhand gesellschaftliche Probleme analysiert. Und wenn dann Lösungsvorschläge formuliert werden, dann natürlich mit der selbstverständlichen Voraussetzung. Die Wissenschaftler sind es dann nicht, die die Lösung der Probleme bewerkstelligen sollen, sondern es sind Politiker und Verwaltungsbeamte, die dann gefordert sind, die nötigen Schritte zu unternehmen, um mit den Vorschlägen der Wissenschaftler bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die dann zur Behebung des Problems führen sollen. Und da reproduziert sich eben genau diese Trennung von Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf, auf die Max Weber sich affirmativ bezieht. Die ist institutionell verankert. Jetzt zum Pluralismus und Relativismus. Eigentlich haben sich die Sozialwissenschaften, auf die beschränke ich mich jetzt mal, ich lasse mal Germanistik und sowas draußen, eigentlich haben sich die Sozialwissenschaften selber oder die Sozialwissenschaftler auf ein Ethos verpflichtet, dass die Negation von Wissenschaft oder die Negation des Begriffs der Wahrheit ist, auf die es ja wohl eigentlich hinauslaufen soll, wenn man sich um die Erkenntnis einer Sache bemüht. Es gilt als ausgemacht, dass nach dem Ende der klassischen metaphysischen philosophischen Systeme Objektivität der Erkenntnis zumindest im Bereich der Gesellschaftswissenschaften nicht herzustellen sei. Es gilt als ausgemacht, dass weil lebendige Menschen immer Teil des Gegenstandes sind, den man untersucht, notwendigerweise der Blick auf das, was die da treiben, nicht objektiv sein könne, sondern immer nur Ausdruck einer subjektiven Beteiligung des Forschers sein können, der sich da an die Untersuchung dieser Gegenstände heranmacht. Mindestens in der Form, dass wenn der Forscher gesellschaftliche Zusammenhänge beschreibt, diese Zusammenhänge aufgelöst werden in Verhältnisse von Individuen, also in das Verhalten von Individuen, also in das Handeln und Denken und Meinen von Individuen. Und wenn er darüber redet, dann ist er ja selber immer auch als Individuum ein Handelnder und ein Denkender und ein Meinender, der Interessen hat, die sich nicht gleich mit den Interessen anderer Leute decken. Also sei daher alles Reden über Gesellschaftliches subjektiv bestimmt. Und zweitens dann, weil es nur subjektive Äußerungen dazu gibt, könne es auch nicht einen übergreifenden Standpunkt geben, der gewissermaßen neutral sei. Und da wird Objektivität dann mit Neutralität identifiziert. Und es wird gesagt, mehr als nur das gleichzeitige Vorhandensein voneinander abweichender subjektiver Auffassungen kann es nicht geben. Das führt dann aber in der Konsequenz dazu, dass man jegliche subjektive Ansicht für völlig relativ erklärt. Also die hat immer nur Geltung, insoweit sie von anderen Subjekten geteilt wird. Wenn andere diese Auffassung nicht teilen, ja, dann stehen halt einander zum Teil inhaltlich widersprechende Auffassungen im Raum, aber es fehlt das Kriterium, um sie ineinander zu überführen oder eine objektive Perspektive einzunehmen. Vielleicht erstmal noch ganz kurz zum Begriff der Objektivität. Dafür ein Modell. Erstmal wieder aus der Physik. Da kann man es am leichtesten veranschaulichen. Wenn ich einen Stock habe, der für den Tastsinn gerade erscheint, und ich den zur Hälfte in ein Wasser tauche, dann erscheint dieser Stock, der für den Tastsinn weiterhin gerade erscheint, dem Gesichtssinn als geknickt. Jetzt habe ich einander widersprechende Erscheinungsweisen desselben Gegenstandes für zwei verschiedene Sinne. Diese verschiedenen Sinneseindrücke stehen zueinander im Widerspruch. Es können nicht beide zugleich wahr sein, es kann maximal einer dieser beiden Sinneseindrücke der wahre sein. So, wie ist das jetzt zu überprüfen? Geht nur durch Spekulation. Wenn ich die Gesetze der Optik kenne, dann weiß ich, dass das, was für den Tastsinn jederzeit gerade erscheint, wenn ich den Stock zur Hälfte in dem Medium Luft und zur anderen Hälfte in dem Medium Wasser habe, dass dann einfach durch die Lichtbrechung und die Reflexion dieser Reize auf die Netzhaut notwendig der Eindruck zustande kommen muss, dass der Stock geknickt ist. Also auf Basis der Kenntnis der Gesetze der Optik kann ich entscheiden, dass mein Gesichtssinn mich getrogen hat. Zweites Modell. Wenn ein Schiff auf einem Fluss fährt oder auf einem Kanal und jemand aus dem Ausguck oben einen Stein runterfallen lässt, dann erscheint sowohl für ihn, der da in dem Ausguck sitzt, als auch für jemanden, der unten am Mast steht, der Fall des Steins als eine gerade Bewegung. Der fällt gerade runter. Ein Beobachter, der 200 Meter weiter weg am Ufer steht und der das beobachtet, der wird die Bewegung dieses Steins eigentlich als eine Parabel wahrnehmen, weil sich das Schiff nämlich bewegt. Und weil der Stein von dem Punkt aus, wo er losgelassen wird, dann eben noch diese Seitwärtsbewegung macht, sodass von dem Standpunkt des entfernten Beobachters aus die Bewegung nicht als gerader Fall erscheint. Das sind auch wieder zwei einander widersprechende Sinneseindrücke. Und auch da ist wieder die Kenntnis von Naturgesetzen, in dem Fall dann dem der Trägheit, die Bedingung dafür, dass ich die einander widersprechenden Auffassungen transformiere in ein Gesamtsystem, in dem ihre Stellung zueinander widerspruchsfrei erklärt ist. Das ist Objektivität. Objektivität ist nichts, was einfach jenseits subjektiver Standpunkte wäre, sondern Objektivität ist gerade die Vermittlung einander widersprechender subjektiver Standpunkte oder Perspektiven in einem gemeinsamen System. Würden Sozialwissenschaftler mit dieser Fassung von Objektivität weiter argumentieren, könnten sie das selbstgeschaffene Problem schnell lösen, dass natürlich alle in der Gesellschaft lebenden Individuen notwendigerweise einen interessierten Standpunkt erstmal auf die Verhältnisse haben, die sie da untersuchen, dass sie aber gleichzeitig, insofern sie als Wissenschaftler sich die Sache angucken, natürlich auch von ihrem Interesse abstrahieren können, sich das Zusammenspiel einander entgegengesetzter Interessen angucken könnten und dann könnten sie objektive Urteile über diesen konfliktreichen Zusammenhang formulieren. Das ist nicht einfach nur der Gegensatz von Subjektivität, sondern das ist die Aufhebung bloß subjektiver Standpunkte in einer objektiven Erkenntnis der Sache. Und das setzt ein bestimmtes Abstraktionsvermögen voraus. So, statt so damit umzugehen, argumentieren Sozialwissenschaftler aber, dass eben jegliche Ansicht über Gesellschaft eigentlich nichts weiter ist als eine leere Meinung, dass andere Menschen, weil sie eine andere soziale Stellung haben oder ein anderes Geschlecht oder eine andere Hautfarbe und so weiter, notwendigerweise eine andere Ansicht auf dasselbe Problem haben werden, sodass man dann nur noch verschiedene Perspektiven und Ansätze hat und am Ende ist es fraglich, ob es überhaupt noch dasselbe Objekt ist, auf das diese Leute sich da beziehen. Die sind dann halt ganz konsequent und sagen, es gibt eigentlich nur subjektive, nur besondere Zugänge. Alles, was wir da an Urteilen formulieren, sind in gewisser Weise Projektionen, die wir anstellen. Und dann ist es fraglich, ob wir überhaupt noch den gemeinsamen Gegenstand haben, auf den sich alle unsere Projektionen richten. Immanent gedacht ist es auch konsequent. Ich habe auf der einen Seite ein Subjekt, das Vorstellungen auf einen Gegenstand projiziert. Was der Gegenstand ist, unabhängig von diesen Projektionen, kann nicht gesagt werden. Also habe ich immer wieder dieselbe Bewegung. Ein Subjekt produziert auf einen unbekannten Gegenstand gleich X. Andere machen das auch in anderer Weise. Ob es dann überhaupt derselbe Gegenstand ist, ist schon fraglich. Es gibt kein Kriterium, das zu entscheiden, weil sie alle ja immer nur ihre subjektiven Projektionen haben. Damit würden dann aber auch diese subjektiven Projektionen, wenn man es ernst nimmt, erkenntnistheoretisch, einfach abprallen von den Gegenständen, auf die sich diese Projektionen richten. Dann könnte man streng genommen von diesen Gegenständen gar nichts wissen, außer den eigenen Projektionen. Dann wäre alles nur Einbildung und die Gegenstände wären überhaupt nicht erkennbar. Das ist die Konsequenz dieses Subjektivismus. Der führt auf einen vollendeten Skeptizismus, auf die Aussage, allgemeingültige oder notwendig, mit Notwendigkeit geltende Bestimmungen der Gegenstände sind nicht möglich, weil es nur diese verschiedenen subjektiven Zugänge zu ihnen gibt. Also das, die Übereinstimmung des Denkens mit seinen Gegenständen, der traditionelle Wahrheitsbegriff, ist damit verabschiedet. Da wird dann nicht mehr von Erkenntnis gesprochen, sondern eben von Lehrmeinungen und Lehransätzen oder Paradigmen, die dann gewechselt werden, beliebig. Heute mal so, morgen untersuchen wir es mal wieder so. Und das hat auch zur Konsequenz dann, dass der Forschungsbetrieb so aussieht, dass sie sich alle munter verschiedene Methoden ausdenken, mit denen sie dann ihre Gegenstände traktieren wollen. Und mit der Auswahl der bestimmten Methode ist eigentlich schon festgelegt, was sie da rauskriegen werden. Die Methode ist gar nicht mehr das Resultat der Erkenntnis des Gegenstandes, sodass er dann im Nachhinein gezeigt werden kann, ja, nur so konnte er bestimmt werden, sondern die Methode ist ein fertiges Rüstzeug, das man sich irgendwie beliebig aus dem Kanon der Angebote so rausgreift. Damit traktiert man dann seine Gegenstände. Und dann hat man in der Einleitung eigentlich schon geschrieben, als was man den Gegenstand bestimmen will. Und das kommt dann im Schlusskapitel halt nochmal raus. So, diese Art von Lehre, das ist ja erstmal ein Selbstbewusstsein, das die Wissenschaftler, die Sozialwissenschaftler von sich selber haben und das sie auch immer wieder ihren Studenten vermitteln, das sei sozusagen das Selbstbewusstsein der Sozialwissenschaftler. Diese Art von Lehre, von der könnte man jetzt meinen, naja, die ist zumindest harmlos, da kommen dann halt keine triftigen Resultate dabei raus oder bestenfalls zufällig. Oder wenn jemand mal eine Kritik äußert, dann ist die eben nicht wissenschaftlich begründet, sondern dann ist es halt nur eine Meinung. Dann soll er sie halt äußern können. Er ist halt Partizipant der allgemeinen Meinungsfreiheit in dieser Demokratie. Könnte man jetzt drauf kommen, na, für die existierende Herrschaft ist diese Art von sozialwissenschaftlicher Forschung nicht weiter bedrohlich, aber auch nicht weiter nützlich. Sie ist in einer Hinsicht schon nützlich. Indem genau dieses Selbstverständnis von Wissenschaft gepflegt wird, ist es eigentlich nichts anderes als die Affirmation der Vorstellung, dass es in der Demokratie auf jeden Einzelnen ankommt, auf sein Denken, auf sein Meinen und Empfinden. Und dass die Art, wie ich die Welt betrachte, maßgeblich ist für meine Stellung zu dieser Welt. Das ist eigentlich die Verdoppelung der Stellung, die der demokratische Staatsbürger hat zu seiner Regierung. Jeder hat Meinungsfreiheit und darf in der Öffentlichkeit alles Mögliche sagen, sofern es eine bloße Meinung ist, die da auftritt. Wenn jemand aber sagt, meine Meinung ist ein handfestes Interesse und ich verlange die Durchsetzung dieses Interesses, dann kriegt man erstmal zurückgespiegelt, naja, wir haben hier viele verschiedene Interessenfraktionen in der bürgerlichen Gesellschaft, allen ist es erlaubt, ihr Interesse als Meinung zu artikulieren. Und dann muss aber der Staat, dann müssen die Verantwortlichen entscheiden, welche der Interessen realisierbar sind und aus welchen Gründen und welche nicht. Und ganz grundsätzlich relativieren sich alle diese Interessen und Meinungen erstmal aneinander und in zweiter Instanz dann an dem Staat, der entscheiden muss, was davon realisierbar ist. Bei Wahlen wird ja auch nicht von jedem einzelnen Wähler ein Auftrag formuliert. Die Politik hat demnächst die und die Programme umzusetzen. Die und die Entscheidungen zu fällen, sondern bei Wahlen werden Leute ermächtigt, die dann nur noch von ihrem Gewissen und ihrer Parteidisziplin bestimmt, die maßgeblichen Entscheidungen über alle anderen Bürger treffen. Und dann kann man auch nicht sagen, naja, für die und die Entscheidung habe ich euch aber nicht gewählt, also müsst ihr jetzt zurücktreten. Nein, die sind dann für 4 Jahre ermächtigt und machen erstmal. Also die Wissenschaftler mit ihrem Selbstbewusstsein als Pluralisten, die verdoppeln eigentlich diese Stellung von ohnmächtigen Staatsbürgern, die bloß Meinungsträger sind und, wenn sie Ansprüche formulieren, auch gar nicht auf deren Realisierung drängen dürfen, sondern das ist der Politik überlassen. Und genauso agieren Sozialwissenschaftler, wenn sie sich selber als Politikberater auffassen, die formulieren halt auch erstmal Lehrmeinungen, oder schreiben Gutachten und dann ist es halt den politischen Entscheidungsträgern überlassen, welche Konsequenzen sie daraus ziehen. So, und damit komme ich jetzt zum Schluss, nämlich zur Freiheit der Lehre, inwiefern sie da nutzt und inwiefern sie dann doch auch noch beschränkt ist. Achso, ein Zwischenschritt fehlt noch. Ich hatte gesagt, das kann jetzt erstmal als harmlos erscheinen, was da getrieben wird. Die Politiker brauchen sich schlicht nicht dran zu halten, tun sie in der Regel auch nicht. Was die Sozialwissenschaftler schreiben, dient dann eher im Nachhinein der Legitimation dessen, was sie sowieso entschieden hätten. Da greifen sie sich dann halt eine Lehrmeinung raus, die hat das Etikett wissenschaftliche Lehrmeinung und ein Professorentitel oder ein Institutsname steht dahinter. Und dann hat man den Ausweis, dass die politische Entscheidung, die man getroffen hat, halt gedeckt ist durch die und die wissenschaftliche Expertise. Dennoch, die Leute, die an den Unis sitzen und die mit diesem Selbstverständnis eine Pseudowissenschaft betreiben, die werden ja hinterher Experten. Die sitzen dann entweder als Richter oder Rechtsanwälte oder als Manager oder als Psychologen da in ihrem Beruf. Sie haben eine bestimmte Klientel, mit der sie betraut sind. Sie fällen Entscheidungen und von diesen Entscheidungen sind andere Leute abhängig. Also es ist nicht so, dass es völlig gleichgültig wäre, was die sich dann da angeeignet haben im Studium, sondern die Lehrmeinung, die sie sich antrainiert haben im Laufe der Zeit, die wird schon praktisch bedeutsam für ihr Handeln in ihrem Beruf. Die sind dann die Experten, die genau diese eine Prägung, die sie erhalten haben in ihrem Studium, weiter exekutieren. Insofern macht sich auch der größte Unsinn, der da gelernt wird, hinterher praktisch geltend. So, und wenn man dann als Gesellschaftstheoretiker, der wirklich an einem traditionellen Begriff von Wahrheit festhält, oder wenn man als Marxist mit einer wissenschaftlich begründeten Kritik dieser Gesellschaft auftritt, öffentlich, dann kriegt man den Satz 2 dieses Grundgesetz Artikels 5 Absatz 3 zu spüren. Also die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Dazu jetzt nochmal die dazu einschlägigen Rechtsbestimmungen. Ganz grundsätzlich, das ist noch Seite 2 auf meinem Zitatezettel, gilt in Artikel 18 die Einschränkung von Grundfreiheiten für erklärte Verfassungsfeinde. Und da heißt es, wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Also taucht jetzt die Pressefreiheit auf, die Lehrfreiheit, die Meinungsfreiheit. Es wird gesagt, meinen darfst du, schreiben darfst du auch frei, lehren darfst du an der Uni auch erstmal frei, sofern du dich darauf beschränkst, dass das eben nur eine in den beruflichen Rahmen gesetzte Meinungsäußerung ist. Wenn man den Inhalt dessen, was man da äußert, dann aber öffentlich verbreitet, mit der Intention, wirklich eine Veränderung der gesellschaftlichen Grundordnung herbeizuführen, dann ist eine Schranke gesetzt. Als Lehrmeinung im Wissenschaftsbetrieb darf ich sowas sagen, was ich hier heute Abend mache. Aber wenn ich damit rausgehe und sage, das ist ein politischer Standpunkt und der fordert bestimmte praktische Konsequenzen und ich organisiere mich dafür mit anderen zusammen, dann wird eine Schranke gezogen. Wenn ich das weiterhin trotzdem tue, dann kann mir eben genau diese Lehrfreiheit entzogen werden, von der ich jetzt hier Gebrauch mache. Das nennen sie dann auch Entzug der Lehrbefugnis. Also Leute, die an einer öffentlichen Hochschule angestellt sind, können diese Lehrbefugnis entzogen bekommen. Das ist dann halt quasi ein Urteil über deren Charakter. Die agieren dann nicht mehr als Wissenschaftler, wie sie das Grundgesetz vorsieht, sondern als politische Aktivisten und als solchen wird ihnen die Lehrbefugnis entzogen. Das Ganze ist radikalisiert worden in den 70er Jahren, als man es mit einer radikalen Studentenbewegung zu tun hatte und mit gewalttätigen anarchistischen Ausläufern dieser Studentenbewegung, mit der RAF. Generell gilt ja in Artikel 12 Grundgesetz erstmal die Freiheit der Berufswahl und der Berufsausübung. Also alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. So, da steckt die Möglichkeit der Regelung und der Einschränkung schon drin. Und nun hat es immer schon das Beamtenrecht gegeben. Und in dem Beamtenrecht waren die Leute, die als Staatsdiener angestellt waren, sei das nun, dass sie Verwaltungsbeamte waren oder Lehrer, immer schon darauf verwiesen, dass sie einen Treueeid gegenüber dem Grundgesetz und gegenüber dem bundesdeutschen Staat formulieren mussten. Selbst wenn man einen Hiwi-Vertrag hier an der Uni bekommt, muss man auch immer noch so eine Treueerklärung unterschreiben. Also man ist da im Staatsdienst und muss diesem Staat gegenüber seine Treue erklären. Im radikalen Erlass haben sie dieses allgemeine beamtenrechtliche Verhältnis dann nochmal benutzt, um ganz gezielt Leute aus dem Staatsdienst entfernen zu können oder deren Einstellung verhindern zu können, von denen sie der Ansicht waren, die sind durch die Studentenbewegung politisch so radikalisiert, dass wir sie zumindest nicht als Lehrer unserer Kinder an den Schulen oder als Nachwuchswissenschaftler an den Universitäten haben wollen. Das lese ich jetzt nicht im Einzelnen vor. Grundlage ist halt eigentlich diese beamtenrechtliche Regelung, Treuepflicht gegenüber der Verfassung. Und bei allen Leuten, bei denen begründete Zweifel an dieser Treuepflicht bestanden, da haben sie dann gesagt, die dürfen entweder nicht eingestellt werden oder werden entlassen. So, das bezog sich jetzt noch auf einzelne Individuen und wie der Staat mit ihnen umgeht. Jetzt ist das Ganze natürlich dann nochmal etwas brisanter, wenn es darum geht, dass Leute sich organisieren zu politischen Parteien, Vereinen etc., die dann auch nicht bloß schreiben und demonstrieren gehen, sondern vielleicht auch praktische Schritte unternehmen, was weiß ich, politische Streiks organisieren oder so. Da gibt es in Artikel 21 Absatz 2 die Grundlegung für das Parteienverbot erstmal. Da steht, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Und dazu habe ich dann gleich danach den Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichtes zum Verbot der KPD vom 17. August 1956 zitiert. Da heißt es, und da achtet jetzt bitte genau auf die Formulierung, weil das nochmal zurückweist auf die Freiheit der Lehre. Die eindeutig bestimmbare Grenze zwischen wissenschaftlicher Theorie, die durch Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz geschützt ist, und politischen Zielen einer Partei, die der Beurteilung nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz unterliegen, ist dort, wo die betrachtend gewonnenen Erkenntnisse von einer politischen Partei in ihren Willen aufgenommen und zu Bestimmungsgründen ihres politischen Handelns gemacht werden. Bemerkenswert ist ja, dass die sogar noch von Erkenntnissen reden. Also sie billigen dem sogar noch zu. Das, was da die Wissenschaftler innerhalb des Lehrbetriebs äußern, da mag es sich tatsächlich um begründete Erkenntnisse handeln. Um Urteile, die mit strenger Allgemeinheit und Notwendigkeit gelten. Wie ein Naturgesetz. Sogar das mag noch sein. Aber diese Erkenntnisse, die werden im Wissenschaftsbetrieb betrachtend gewonnen. Das ist also ein kontemplatives Wissen, was man da erlangt, das praktisch keine Konsequenzen hat. Und umgekehrt, wenn dann eine politische Partei sich darauf beruft, dass ihr Wille begründet ist durch wissenschaftliche Erkenntnis, also nicht einfach nur eine Meinung ist, die man haben kann oder auch nicht haben, sondern begründet. Wenn eine solche Partei dann agiert, dann zieht der Staat da eine eindeutige Grenze und sagt, nee, diesen Konnex, den wollen wir nicht haben. Ihr dürft im Wissenschaftsbetrieb erzählen, was ihr wollt. Das können sogar richtige Erkenntnisse sein. Ihr könnt da sogar als Marxisten unseren Staat kritisieren, dürft ihr machen. Aber politische Konsequenzen darf es nicht haben. Umgekehrt, das Handeln all der Parteien ist legitim, die darauf Verzicht tun, ihr Handeln auf Erkenntnisse zurückzuführen. Das ist die schönere Seite des Widerspruchs, ne? Also alle die Parteien sind erlaubt, die das, was sie vertreten, sowieso nur für eine bloße Meinung halten. Die dürfen machen. Aber die anderen, die auf notwendige Konsequenzen dringen, weil sie auch notwendige Gründe anzugeben haben, die sind nicht erlaubt. Und natürlich war das Urteil schon eindeutig zugeschnitten auf die kommunistische Partei, die sich eben auf die marxische Theorie berufen hat. Da wird man nicht viel andere Möglichkeiten finden, wie irgendeine sonstige Partei sich mal auf eine wissenschaftliche Theorie beruft in ihrem Handeln. Jedenfalls nicht eine, die dem Begriff von Wissenschaft dann entspricht. Also die Nazis, naja, Mein Kampf ist noch nicht gerade eine wissenschaftliche Theorie. Die haben auch nichts dagegen, dass das eine Meinung ist, die sie vertreten. Die fordern aber trotzdem eben, dass es die Konsequenzen geben muss. Und weil die auch an der Grundordnung rütteln, werden die dann auch verboten. So, also Vielleicht nochmal als Resümee, nur ganz kurz. Ich habe jetzt einerseits gezeigt, wie der Forschungsbetrieb in den Natur- und in den Ingenieurswissenschaften notwendige Grundlage der Reproduktion dieser Gesellschaft ist. Die beruht auf technischem Fortschritt. Aber das Ganze findet halt unter Kapitalkommando statt und dient immer dem Zweck der Beschleunigung der Akkumulation in der Konkurrenz der Einzelkapitale miteinander und auch vom staatlichen Standpunkt aus, wenn der Standortpolitik betreibt. Und Wissenschaftspolitik ist ein Teil von Standortpolitik heute. Gerhard Schröder hat es ganz klar gesagt, 2004 in der Regierungserklärung, im Auftakt zu diesen Bologna-Reformen, wir wollen den Wissenschaftsstandort Deutschland so fit erhalten, wie er ist und noch ausbauen, damit wir den Kapitalstandort Deutschland fit halten und ausbauen können, damit Deutschland sich auf der Welt, in der Weltmarktkonkurrenz demnächst noch besser durchsetzen kann als bisher. Das ist der übergeordnete Zweck. Dem dient die Reorganisation des Wissenschaftsbetriebs mit einer Förderung von anwendungsbezogener Forschung, mit einer Förderung von Exzellenzinitiativen, die umso mehr Gelder einwerben können, als sie jetzt schon angeben können, ja, wir werden höchstwahrscheinlich rentable Resultate hervorbringen, weil das und das und das die Zukunftstechnologien sind, die wir heute brauchen, um einen Schritt in der Konkurrenz voranzukommen. Zweitens ist das Ausbildungssystem halt reformiert worden mit dem Zweck, Arbeitskräfte kostensparend zu qualifizieren, also nicht so lange studieren, das Studium, wenn es geht, zu verdichten, was den Kram angeht, den man nun wirklich braucht, zur Qualifikation von Arbeitskräften, aber allen Ballast rauszuschmeißen, der nicht unmittelbar der Qualifikation von einsetzbaren Arbeitskräften dient. Also sterben dann auch ganze Fächer an einzelnen Unis ab, weil die halt nur Orchideenfächer sind und keine praktisch relevanten Resultate zustande bringen. Und man hat die Abschlüsse europaweit harmonisiert, das heißt, dafür wird ja immer positiv geworben, eine Förderung der Mobilität der Studierenden. Andersrum ausgedrückt heißt das nur eine Verschärfung von Konkurrenz von Studierenden. Jetzt sind nämlich europaweit sämtliche Absolventen sämtlicher Unis in eine Konkurrenz miteinander gestellt, um sich mit ihrer Qualifikation auf bestimmte Jobs zu bewerben. Also die Selektion unter den Studierenden ist natürlich dadurch auch forciert worden. Ja, und die Endqualifikation des Studiums durch die Verkürzung vom Magister und Diplom auf den Bachelor als Regelfall mit der Option auf den Master, der dann auch nicht mehr allen offen steht, heißt natürlich auch eine Entwertung der akademisch qualifizierten Arbeitskraft in ihrer Breite, sodass die Leute sich hinterher auf dem Arbeitsmarkt für weniger Geld verkaufen müssen. Das alles sind unmittelbar Maßnahmen zur Rentabilität, zur Förderung der Rentabilität der akademisch qualifizierten Arbeitskraft. Insofern völlig plausibel, wenn man einfach mal den staatlichen Standpunkt einnimmt und nicht nur idealistisch dagegen argumentiert, das soll doch aber nicht sein. Man kann sich erklären, warum die das machen. Und dann, das wäre jetzt meine letzte Äußerung, dann soll man sich aber die Frage stellen, wenn man protestieren geht, ob denn überhaupt der Staat die richtige Adresse ist, an die man seine Äußerungen richten sollte und mit welchen Argumenten man auftritt. Wenn die Analyse schon gezeigt hat, dass der bürgerliche Staat schon aus Prinzip diese Art der Wissenschaftsorganisation betreibt, dann ist es relativ müßig, dem mit einem eigenen Idealismus zu begegnen und ihn an irgendwelche Bestimmungen in der Verfassung zu erinnern, die von ihm sowieso ganz anders praktiziert werden, als man das selber gerne möchte. Dann wäre mein Vorschlag eher, dann soll man erstens eine gründliche Analyse dieses Systems machen und den Nutzen einzelner Reformen für Staat und Kapital zeigen. Und den Konflikt mit den eigenen Interessen soll man ruhig aussprechen. Aber an wen richtet man das? Vielleicht lieber an die Kommilitonen und an die Kollegen, die Arbeit haben draußen. Und wenn man wirklich vom Protest mal zum Widerstand übergehen will, ja, dann ist das einzige Mittel, das die Massen haben, sowieso der Massenstreik. Und dann sollte man sich vielleicht mal dahin orientieren, dass man etwas vom Staat erzwingt, weil man selber auch ein Machtmittel hat, was man organisieren kann, anstatt sich als Bittsteller an ihn zu wenden, er möge doch bitte im eigenen Sinne positive Reformen gestalten. Also mein Plädoyer richtet sich darauf, da gibt es ein klares gegensätzliches Verhältnis, oder man kann es ruhig auch Feindschaftsverhältnis nennen, der Staat ist nicht mein Freund, das kann ich belegen, und dann sind die Adressaten meiner Äußerungen vielleicht lieber meine Mitmenschen. Und wenn ich mich mit denen zusammen organisiere, dann kann ich durch eine Art Selbstermächtigung vielleicht mal dahin kommen, dass ich eine Rücknahme von Reformen erzwinge oder eine Verbesserung von Bedingungen erzwinge, wobei dann aber immer klar sein muss, die Studenten, die protestieren gehen, die sind in einer gesellschaftlich privilegierten Stellung, immer noch. Und es wird nicht leicht sein, den Arbeitern in der Produktion oder den Angestellten klarzumachen, dass sie doch für das Interesse der Studierenden mitstreiken sollen. Da muss man dann schon zusehen, dass man Interessen formuliert, die wirklich alle als Lohnarbeiter haben. Ja, und das führt dann halt auf eine radikale Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Grundlagen und nicht bloß mit einzelnen Reformchen, die gerade laufen.